schlimm auch für den alten Hobbit, der in Bruchtal auf sie wartet. Elrond war dagegen, dass sie mitkamen. Gandalf war nicht dagegen, sagte Legolas. Aber Gandalf hatte beschlossen, selbst mitzukommen und wurde unser erster Verlust, antwortete Gimli. Seine Voraussicht hat ihn im Stich gelassen. Gandalfs Entschluss gründete nicht auf einem Vorherwissen, dass ihm selbst oder anderen nichts passieren könne, sagte Aragorn. Manches fängt man am besten einfach an, statt zu zögern, weil der Ausgang ungewiss ist. Aber ich gehe hier noch nicht fort. Auf jeden Fall müssen wir das Morgenlicht abwarten. Schlachtfeld schlugen sie ihr Lager unter einem weit ausladenden Baum auf, der wie eine Kastanie aussah, aber noch viele breite braune Blätter aus einem früheren Jahr trug, wie verdorrte Hände mit langen, gespreizten Fingern. Sie raschelten kummervoll im Nachtwind. Gimli fror. Sie hatten jeder nur eine Decke mitgenommen. »Machen wir ein Feuer«, sagte er. »Die Gefahr kümmert mich nicht mehr. Und wenn die Orks dicht an dicht kommen, wie ein Mottenschwarm um eine Kerze.« »Wenn unsere armen Hobbits im Wald herumirren, könnte das Feuer sie hierher lenken«, sagte Legolas. »Und es könnte noch mancherlei hierher lenken, was weder Ork noch Hobbit ist«, sagte Aragorn. »Wir sind nahe an den Bergmarken des Verräters Saruman. Außerdem sind wir am Rand des Fangornwaldes, und dessen Bäume, heißt es, soll man besser nicht anrühren.« »Aber gestern haben die Rohirrim hier ein großes Feuer gemacht«, sagte Gimli, »und dafür wurden Bäume gefällt, wie man sehen kann. Trotzdem haben sie nach getaner Arbeit hier die Nacht heil überstanden.« »Sie waren viele«, sagte Aragorn, »und brauchen Fangorns Zorn nicht zu fürchten, denn sie kommen selten hierher und gehen nicht unter die Bäume. Aber wir werden vermutlich mitten in den Wald hineingehen müssen. Darum sei vorsichtig. Hau kein lebendes Holz ab.« »Das ist gar nicht nötig«, sagte Gimli. »Die Reiter haben genug Späne und Zweige übrig gelassen, und totes Holz liegt überall herum.« Er ging und sammelte einiges, schichtete es auf und brachte es langsam zum Brennen. Aragorn saß, stumm in Gedanken versunken, mit dem Rücken an den Stamm des großen Baumes gelehnt, während Legolas draußen unter freiem Himmel stand und in den tiefen Schatten des Waldes hineinblickte, vorgebeugt, als lausche er auf Stimmen aus weiter Ferne. Als der Zwerg ein kleines helles Feuer in Gang gebracht hatte, setzten sich die drei Gefährten dicht heran und schirmten mit ihren kapuzenverhüllten Gestalten das Licht ab. Legolas blickte hoch zu den Zweigen des Baumes über ihnen. »Seht«, sagte er, »der Baum freut sich über das Feuer.« Vielleicht täuschten die tanzenden Schatten ihre Augen, aber jedem der Gefährten schien es, als bögen die Zweige sich näher heran, um über die Flammen zu kommen, während die oberen Äste sich niederbeugten. Die braunen Blätter streckten sich und rieben sich aneinander wie kalte, aufgesprungene Hände, denen die Wärme wohltat. Stille trat ein, denn nun machte sich der dunkle, unbekannte Wald aus nächster Nähe bemerkbar. Ein großes, geisterhaftes Wesen, das über geheimen Absichten brütete. Nach einer ganzen Weile sagte Legolas, »Celeborn hat uns gewarnt. Wir sollten nicht zu weit in den Fangorn hineingehen. Weißt du, warum, Aragorn? Was waren es für Märchen über den Wald, die Boromir gehört hatte?« »In Gondor und anderswo habe ich viele Geschichten gehört«, sagte Aragorn, »aber hätte nicht Celeborn ein Wort für sie eingelegt, so würde auch ich sie für Märchen halten, wie die Menschen sie sich ausdenken, wenn das wahre Wissen schwindet. Eben wollte ich dich fragen, wie es sich damit verhält. Aber wenn es ein Waldelb nicht weiß, was könnte dann ein Mensch dazu sagen?« »Weiter als ich bist du gereist«, sagte Legolas, »und in unserem Land habe ich nichts davon gehört. Bis auf ein paar Lieder, in denen es heißt, die Onodrin, von den Menschen Ents genannt, hätten einst in diesem Wald gewohnt, vor langer Zeit. Denn Fangorn ist alt. Selbst nach der Zeitzählung der Elben.« »Ja, alt ist er«, sagte Aragorn, so alt wie der Wald bei den Hügelgräberhöhen und weit größer. Elrond sagte, die beiden seien verwandt. Letzte Verschanzungen der mächtigen Wälder aus den ältesten Tagen, als die Erstgeborenen allein durch die Welt streiften, während die Menschen noch schliefen. Doch Fangorn birgt ein Geheimnis von eigener Art. Was es ist, weiß ich nicht. »Und ich will es nicht wissen«, sagte Gimli. »Möge nichts, das im Fangorn haust, meinetwegen aufgestört werden.« Nun losten sie die Wachen aus, und die erste fiel Gimli zu. Die anderen beiden legten sich hin. Fast sofort übermannte sie der Schlaf. »Gimli«, sagte Aragorn gerade noch gähnend, »denk daran, es ist gefährlich, im Fangorn Äste oder Zweige von einem lebenden Baum abzuhauen. Aber geh nicht weit, wenn du trockenes Holz suchst. Lieber lass das Feuer ausgehen. Weck mich, wenn nötig.« Und gleich darauf war er eingeschlafen. Legolas lag schon reglos da, die schlanken Hände auf der Brust gefaltet, die Augen offen, so daß sich die Vorgänge der Nacht mit tiefen Träumen vermischten, wie die Elben zu schlafen pflegen. Gimli saß zusammengekauert am Feuer und ließ den Daumen nachdenklich über die Schneide seiner Axt gleiten. Das alte Laub am Baum raschelte. Kein anderer Laut war zu hören. Der Gimli auf, und dort, am Rande des Feuerscheins, stand ein alter Mann, gebeugt und auf einen Stab gestützt, in einen weiten Mantel gehüllt und einen breitrandigen Hut tief in die Stirn gezogen. Gimli sprang auf, im ersten Augenblick zu verblüfft, um einen Ruf auszustoßen, obgleich ihm sofort der Gedanke durch den Kopf schoss, Saruman habe sie aufgespürt. Aragorn und Legolas, durch seine plötzliche Bewegung geweckt, setzten sich auf und starrten hin. Der alte Mann sagte nichts und gab auch kein Zeichen. »Hallo, Alter, was können wir für dich tun?« sagte Aragorn und kam auf die Füße. »Komm und wärme dich am Feuer, wenn es dich friert.« Er trat auf den Alten zu, aber der war verschwunden. Nirgendwo in der Nähe fanden sie eine Spur von ihm, und weit getrauten sie sich nicht zu gehen. Der Mond war untergegangen, und die Nacht war sehr dunkel. Plötzlich rief Legolas, »Die Pferde! Die Pferde!« Die Pferde waren fort. Sie hatten ihre Pflöcke herausgerissen und waren verschwunden. Für eine Weile machte dieses neue Missgeschick die Gefährten sprachlos. Sie standen am Saum des Fangorn-Waldes, und unzählige Wegstunden trennten sie von den Bewohnern Rohans, ihren einzigen Freunden in diesem weiten und gefährlichen Land. Während sie reglos dastanden, war ihnen, als hörten sie von irgendwo weit weg in der Nacht die Pferde wiehern. Dann war wieder alles still, bis auf das kalte Zischeln des Windes. »Nun, die sind fort«, sagte Aragorn endlich. »Suchen oder einfangen können wir sie nicht. Wenn sie also nicht von selbst wiederkommen, muss es auch ohne sie gehen. Zu Fuß sind wir losgegangen, und die Füße haben wir ja immer noch.« »Die Füße«, sagte Gimli. »Außer dass wir auf ihnen laufen, können wir sie nicht auch noch essen.« Er schmiss etwas Holz aufs Feuer und ließ sich daneben zu Boden sinken. »Vor wenigen Stunden noch warst du nicht geneigt, dich auf ein Pferd aus Rohan zu setzen«, spottete Legolas. »Nun wirst du noch ein Reiter.« »Es sieht nicht so aus, als ob ich dazu noch Gelegenheit haben werde«, sagte Gimli. »Wenn ihr wissen wollt, was ich denke«, fing er nach einer Weile wieder an, »ich denke, das war Saruman. Wer sonst?« »Erinnert euch, was Eomer gesagt hat. Er tritt auf als ein alter Mann in Mantel und Kapuze. Das waren seine Worte. Er hat sich mit unseren Pferden davon gemacht oder sie weggescheucht. Und da sitzen wir nun. Da kommt noch mehr Ärger auf uns zu. Denkt an meine Worte.« »Ich werde dran denken«, sagte Aragorn. »Aber ich denke auch, dass dieser alte Mann einen Hut aufhatte und keine Kapuze. Trotzdem, Ich habe keinen Zweifel, dass deine Vermutung richtig ist und dass wir hier in Gefahr sind, ob bei Nacht oder bei Tag. Aber einstweilen können wir nichts tun als schlafen, solange noch Zeit ist. Ich übernehme jetzt für eine Weile die Wache, Gimli. Das Nachdenken habe ich jetzt nötiger als den Schlaf. Die Nacht verging langsam. Legolas löste Aragorn ab und Gimli löste Legolas ab und ihre Wachen zogen sich hin. Aber nichts geschah. Der alte Mann tauchte nicht mehr auf und die Pferde kamen nicht wieder. Die Uruk-hai. Pippin hatte einen schlechten, wirren Traum. Ihm war, als hörte er seine eigene schwache Stimme aus dunklen Tunnels widerhallen, wie sie »Frodo, Frodo« rief. Aber aus der Dunkelheit kam nicht Frodo, sondern hunderte von Orkfratzen grinsten ihm entgegen. Hunderte von Orkpfoten griffen von allen Seiten nach ihm. Wo war nur Merry? Er erwachte. Kalte Luft wehte ihm übers Gesicht. Er lag auf dem Rücken. Es ging auf den Abend zu und der Himmel über ihm wurde trüb. Er drehte sich herum und stellte fest, dass der Traum nicht viel schlimmer gewesen war als das Erwachen. An Händen, Beinen und Fußknöcheln war er mit Stricken gefesselt. Neben ihm lag Merry, schlohweiß im Gesicht und mit einem schmutzigen Lappen um die Stirn. Ringsum saßen oder standen Orks, eine ganze Horde. Langsam stückelten sich in Pippins schmerzendem Kopf die Erinnerungen zusammen und trennten sich von den Traumgebilden. Natürlich, zusammen mit Merry war er losgerannt in den Wald. Was war nur in sie gefahren? Warum waren sie einfach davongeflitzt, ohne auf den guten alten Streicher zu hören? Ein großes Stück weit waren sie gerannt und hatten immer wieder nach Frodo geschrien. Er wusste nicht mehr, wie weit oder wie lange. Und dann waren sie plötzlich mitten in eine Gruppe Orks hineingeplatzt. Die hatten dagestanden und gehorcht, und sie schienen Merry und Pippin erst zu sehen, als sie ihnen fast schon in die Arme gelaufen waren. Dann hatten die Orks angefangen zu brüllen, und noch Dutzende von denen sprangen zwischen den Bäumen vor. Merry und er hatten die Schwerter gezogen, aber die Orks hatten sich nicht wirklich auf einen Kampf eingelassen, sondern nur immer wieder sie zu packen versucht, selbst dann noch, als Merry schon einigen die Arme und Hände abgesäbelt hatte, der gute alte Merry. Dann kam Boromir durch den Wald gerast. Der hatte den Kerlen gezeigt, was kämpfen heißt. Er schlug etliche tot und der Rest riss aus. Aber auf dem Rückweg waren sie noch nicht weit gekommen, als sie von Neuem angegriffen wurden, diesmal von mindestens 100 Mann, darunter einigen sehr großen, und die hatten einen Hagel von Pfeilen abgeschossen, immer nur auf Boromir. Boromir hatte in sein Horn geblasen, bis der Wald nur so dröhnte, und zuerst waren die Orks erschrocken zurückgewichen, aber als dann außer den Echos keine Antwort kam, hatten sie energischer angegriffen als vorher. An viel mehr konnte Pippin sich nicht erinnern. Er wusste nur noch, dass Boromir sich an einen Baum gelehnt hatte und einen Pfeil herauszuziehen versuchte. Dann wurde auf einmal alles dunkel. »Ich muss wohl eins über den Kopf gekriegt haben«, sagte er sich. »Ob der arme Merry schlimm verletzt ist? Was ist aus Boromir geworden? Warum haben die Orks uns nicht umgebracht? Wo sind wir und wo bringen die uns hin?« Auf alle diese Fragen wusste er keine Antwort. Er fror und ihm war elend. »Ich wollte, Gandalf hätte Elrond nicht überredet, uns mitkommen zu lassen«, dachte er. »Wozu bin ich denn nütze gewesen? Nur Ballast war ich, ein Gepäckstück. Und jetzt hat man mich auch noch gestohlen, und ich bin ein Gepäckstück für die Orks. Hoffentlich kommt Streicher oder irgendwer und holt uns vom Fundbüro ab. Aber ist darauf zu hoffen? Würde das nicht alle unsere Pläne umstoßen? Wenn ich doch nur freikommen könnte!« Sich ein wenig, völlig sinnlos. Ein Ork, der in der Nähe saß, lachte und sagte in seiner widerlichen Sprache etwas zu einem der Kumpane. »Ruh dich aus, du Äffchen«, sagte er dann zu Pippin in der Gemeinsprache, die sich bei ihm fast so unliebenswürdig anhörte wie seine eigene. »Ruh dich aus, solange du kannst. Gleich werden wir dir Beine machen, dass du dir wünschen wirst, du hättest keine, bevor wir nach Hause kommen.« »Wenn es nach mir ging, dann würdest du dir wünschen, du wärst schon tot«, sagte der andere. »Da könntest du quieken lernen, du Ratte.« Er beugte sich über Pippin und bleckte die gelben Fangzähne dicht vor seiner Nase. In der Hand hielt er ein schwarzes Messer mit langer, gezackter Klinge. »Leg still, oder ich kitzel dich mal mit dem hier«, fauchte er. »Mach kein Aufsehen, oder ich pfeife auf meinen Befehl. Diese verdammten Isengarder, Ugluk über Rongsha Pushtuksarumanglobubaschskai«, und er brach in eine lange, zornige Rede in seiner Muttersprache aus, die sich allmählich in Knurr- und Fauchtöne verlor. Eingeschüchtert lag Pippin ganz still, obwohl ihn die Handgelenke und die Fußknöchel immer mehr schmerzten und die Steine, auf denen er lag, sich ihm in den Rücken bohrten. Um sich von seiner Lage abzulenken, hörte er aufmerksam zu und versuchte zu verstehen, wovon diese Leute sprachen. Viele Stimmen redeten durcheinander, und obwohl sich das Orkische zu allen Zeiten wie Geschimpf und Gezänk anhörte, wurde ihm doch klar, dass hier ein Streit begonnen hatte, der schnell hitziger wurde. Seiner Überraschung konnte Pippin vieles von dem, was gesagt wurde, halbwegs verstehen. Viele Orks benutzten die Gemeinsprache. Anscheinend waren Leute aus zwei oder drei verschiedenen Stämmen zusammen, die mit ihren jeweiligen Dialekten untereinander nicht ins Reine kamen. Wütend stritten sie, was jetzt zu tun sei, welchen Weg sie nehmen und was sie mit den Gefangenen machen sollten. »Keine Zeit, sie ordentlich zu schlachten«, sagte einer. »Keine Zeit für ein bisschen Spaß auf diesem Ausflug.« »Kann man nichts machen«, sagte ein anderer. »Aber warum können wir sie nicht auf die Schnelle schlachten? Gleich hier und jetzt? Die sind ein Klotz am Bein, und wir haben's eilig. Wird schon Abend, und wir müssen sehen, dass wir weiterkommen.« »Befehl«, sagte eine tiefe Knurrstimme, »alles umbringen, aber nicht die Halblinge. Die sind auf schnellstem Wege, lebendig abzuliefern. So lautet mein Befehl.« »Wozu sollen die denn gut sein?« fragten mehrere Stimmen. »Wieso lebendig? Soll da so viel abgehen mit denen?« »Nein, ich hab gehört, einer von denen hat irgendwas Kriegswichtiges. Irgend so eine elbische Teufelei. Jedenfalls sollen beide verhört werden. Ist das alles, was du weißt? Warum durchsuchen wir sie dann nicht und sehen mal nach? Vielleicht finden wir auch was, das wir selbst brauchen können.« »Eine sehr interessante Bemerkung«, sagte eine höhnische Stimme, geschmeidiger als die anderen und noch gemeiner. »Das werde ich wohl melden müssen. Die Gefangenen dürfen nicht durchsucht oder ausgeplündert werden. So lautet mein Befehl.« »Und meiner auch«, sagte der Knurrer, »lebendig und wie bei der Festnahme, keine Plünderung, so mein Befehl.« »Nicht unser Befehl«, sagte einer von denen, die zuerst gesprochen hatten. »Wir sind den ganzen Weg von den Minen her marschiert, und jetzt wollen wir Blut sehen und unsere Kumpels rächen. Ich will Blut sehen und dann zurück nach Norden.« »Wollen kannst du viel«, sagte der Knurrer. »Ich bin Ugluk. Ich befehle. Ich gehe auf kürzestem Weg zurück nach Isengard.« »Ist Saruman hier der Chef oder das große Auge?«, sagte die gemeine Stimme. »Wir müssen sofort zurück nach Lugburs.« »Wenn wir über den großen Strom könnten, dann vielleicht«, sagte ein anderer. »Aber wir sind zu wenige, um es bis runter zu den Brücken zu schaffen.« »Ich bin rübergekommen«, sagte die gemeine Stimme. »Ein geflügelter Nazgul erwartet mich etwas weiter nördlich am Ostufer.« »So, so, dann fliegst du mit unseren Gefangenen los, kassierst in Lugburs die Prämie und wirst befördert. Und wir können sehen, wie wir zu Fuß durch dieses Pferdeland kommen. Nein, wir müssen zusammenbleiben. Diese Gegend ist gefährlich, lauter hartgesottene Aufrührer und Banditen.« »Ja, zusammenbleiben«, knurrte Ugluk. »Aber euch kleinen Ferkeln trau ich nicht über den Weg. Kein Mumm, wenn ihr fern vom heimischen Stall seid. Ohne uns werdet ihr alle getürmt. Wir sind die kampferprobten Urukai. Wir haben den großen Krieger erschlagen. Wir haben die Gefangenen gemacht, und wir dienen Saruman, dem Weißen, der Weißen Hand, die uns mit Menschenfleisch versorgt. Wir sind aus Isengard gekommen und haben euch hierher geführt und führen euch wieder zurück auf dem Weg, den wir bestimmen. Ich bin Ugluk. Ich habe gesprochen.« »Du hast mehr als genug gesprochen, Ugluk«, höhnte der mit der gemeinen Stimme. »Ich frage mich nur, was man in Lugburst dazu sagen würde. Die könnten dort meinen, Ugluks Schultern müssten von seinem aufgeblasenen Kopf befreit werden. Die könnten sich dort fragen, wo Ugluk diese komischen Ideen nur her hat. Etwa von Saruman? Was denkt der eigentlich, wer er ist? Denkt er, er kann seine eigene Firma aufmachen mit seinem schmierigen weißen Logo? Ich glaube, die würden mir zustimmen, denn ich bin Grishnach und genieße ihr volles Vertrauen. Und ich, Grishnach, sage euch, Saruman ist ein Idiot und ein schmieriger, verräterischer Idiot obendrein. Aber dem großen Auge entgeht nichts. Ferkel hat er euch genannt. Habt ihr das gehört? Lasst ihr euch das gefallen, wenn so ein Dreckskerl aus dem Stall eines schmierigen kleinen Zauberers Ferkel zu euch sagt? Orkfleisch fressen die dort, möchte ich wetten. Orkische Gefühlsausbrüche und das Klirren gezogener Waffen antworteten ihm. Behutsam rollte Pipin sich herum. Er wollte sehen, was passierte. Seine Bewacher hatten sich mit ins Getümmel gestürzt. Im Zwielicht sah er einen großen, schwarzen Ork, vermutlich Ugluk, und ihm gegenüber einen kleineren, krummbeinigen Kerl mit sehr breiter Brust und langen, fast bis zum Boden herabreichenden Armen, vermutlich Grishnach. Ringsum drängten sich viele kleinere Orks. Pippin nahm an, dies waren die Leute aus dem Norden. Sie hatten ihre Messer und Schwerter gezogen, zögerten aber noch, Ugluk zu Leibe zu rücken. Ugluk brüllte, und eine Anzahl Kerle, beinahe von seiner Größe, kamen hinzugerannt. Ugluk sprang vor, und mit zwei raschen Hieben köpfte er zwei seiner Gegner. Grishnach huschte beiseite und verschwand im Schatten. Die anderen wichen zurück, und einer fiel, hinter sich tretend, über den am Boden liegenden Merry. Das rettete ihm wahrscheinlich das Leben. Denn Ugluks Getreue sprangen über ihn hinweg und hieben mit ihren Breitschwertern einen anderen zusammen, nämlich Pipins Bewacher mit den gelben Fangzähnen. Er fiel genau auf Pipin, das Messer mit der Sägezahnschneide immer noch in der Hand. »Waffen wegstecken«, brüllte Ugluk, »Schluss mit dem Theater. Wir gehen von hier geradezu nach Westen, die Treppe runter, von da geradeaus zu den Höhen und dann am Fluss entlang, bis zum Wald. Und es wird Tag und Nacht marschiert. Alles klar?« »Jetzt«, dachte Pippin, »wenn dieser Haudegen noch ein Weilchen braucht, bis er seinen Trupp auf Vordermann gebracht hat, dann habe ich eine Chance.« Ein Fünkchen Hoffnung war zu sehen. Die Schneide des schwarzen Messers hatte ihn am Arm geritzt und war dann zu seinem Handgelenk heruntergerutscht. Er spürte, wie ihm Blut auf die Hand tröpfelte, aber er spürte auch den kalten Stahl an seiner Haut. Die Orks machten sich zum Abmarsch bereit, aber einige von den Nordleuten waren immer noch widerspenstig, und die Isengarder erschlugen noch zwei Mann, ehe die übrigen kuschten. Alle liefen fluchend durcheinander. Im Moment achtete niemand auf Pippin. Seine Beine waren fest verschnürt, die Arme aber nur an den Handgelenken vor dem Körper zusammengebunden. Er konnte die Hände zusammen bewegen, obwohl die Fesseln grausam einschnitten. Er schob den toten Ork ein wenig beiseite, und dann, kaum wagte er zu atmen, zog er den Knoten der Handfessel an der Messerschneide hin und her. Es war ein scharfes Messer, und der Tote hielt es fest in der Hand. Der Strick war zerschnitten. Rasch nahm Pippin ihn zwischen die Finger und verknotete ihn wieder zu einem losen Doppelarmband, das er sich über die Hände streifte. Dann lag er ganz still. »Hebt die Gefangenen auf«, brüllte Ugluk. »Macht mir keine Späßchen mit ihnen. Wenn sie im Ziel nicht mehr am Leben sind, muss noch jemand anders dran glauben.« Ein Ork hob Pippin auf wie einen Sack, steckte den Kopf zwischen seinen gefesselten Händen durch, packte seine Arme und zog sie nach unten, bis Pepin mit dem Gesicht an den Orknacken gedrückt wurde. Dann rannte er mit ihm los. Ein anderer machte dasselbe mit Merry. Die klauenartige Orkhand umklammerte Pepins Arme wie Eisen. Die Nägel schnitten ihm ins Fleisch. Er machte die Augen zu und versank wieder in schlechte Träume. Plötzlich wurde er auf den steinigen Boden geworfen. Es war noch früh in der Nacht, aber der schmale Mond ging schon im Westen nieder. Sie waren oben auf einer Felswand und sahen auf ein Nebelmeer hinab. In der Nähe hörte er Wasser bergab strudeln. »Die Kundschafter sind endlich zurück«, sagte einer. »Na, was habt ihr gesehen?« knurrte Ugluk. »Nur ein einzelner Reiter. Und der ist gleich nach Westen abgehauen. Luft ist jetzt rein.« »Klar, jetzt. Aber wie lange? Ihr Idioten, warum habt ihr ihn nicht erschossen? Der schlägt jetzt Alarm. Bis morgen früh wissen die verdammten Pferdezüchter über uns Bescheid. Also müssen wir jetzt doppelt so schnell laufen.« Ein Schatten beugte sich über Pepin. Es war Ugluk. »Aufsetzen«, sagte er. »Meine Jungs haben satt, dich zu schleppen. Wir müssen hier runtersteigen, und du wirst deine Beine gebrauchen. Nun sei mal schön brav. Kein Geschrei, keine Fluchtversuche. Sonst haben wir Mittel, dir die Mocken auszutreiben. Es würde dir nicht gefallen, aber deine Brauchbarkeit für den Chef wird nicht drunter leiden.« Er schnitt die Fesseln an Pipins Beinen und Knöcheln durch, zog ihn an den Haaren hoch und stellte ihn auf die Füße. Pipin fiel um, und wieder zog Ugluk ihn hoch. Mehrere Orks lachten. Ugluk schob ihm eine Feldflasche zwischen die Zähne und goss ihm eine brennende Flüssigkeit in den Hals. Pipin fühlte sich von einer sengenden Glut durchströmt. Aber der Schmerz in seinen Beinen und Knöcheln ließ nach. Er konnte stehen. »Nun, der andere«, sagte Ugluk. Pepin sah, wie er zu Merry ging, der nahe bei lag, und ihm einen Tritt gab. Merry stöhnte. Mit derbem Griff zog er ihn in eine sitzende Stellung hoch und riss ihm den Verband vom Kopf. Dann bestrich er die Wunde mit schwarzem Zeug aus einer kleinen Holzschachtel. Merry schrie auf und wehrte sich heftig. Die Orks klatschten in die Hände und johlten. »Will seine Medizin nicht nehmen«, lästerten sie, »weiß nicht, was für ihn gut ist, hä? Mit dem werden wir noch unseren Spaß haben.« Aber Ugluk war im Moment nicht zu Späßen aufgelegt. Er hatte es eilig und musste die störrische Bande bei Laune halten. Er behandelte Merry nach den Regeln orkischer Heilkunde, und seine Medizin wirkte rasch. Als er dem Hobbit den Trank aus der Feldflasche eingetrichtert, ihm die Beinfesseln zerschnitten und ihn auf die Füße gestellt hatte, blieb Merry stehen. Er sah bleich aus, aber finster und trotzig und vollkommen lebendig. Die klaffende Wunde an der Stirn machte ihm nicht weiter zu schaffen. Doch bis ans Ende seiner Tage behielt er dort eine braune Narbe. »Hallo, Pepin«, sagte er. »Auch mit dabei auf diesem Ausflug? Ob wir hier Bett und Frühstück kriegen?« »Schnauze«, sagte Ugluk, »Schluss damit. Miteinander reden gibt's nicht. Alle Frechheiten werden beim Chef gemeldet, und von dem könnt ihr was erleben. Bett und Frühstück sollt ihr haben, mehr als euch lieb ist.« An den Abstieg durch eine enge Schlucht, die auf die neblige Ebene hinunterführte. Merry und Pepin, durch mehr als ein Dutzend Orks voneinander getrennt, liefen mit. Unten spürten sie Gras unter den Füßen, und ihre Laune besserte sich. »Und jetzt geradezu«, brüllte Ugluk, »nach Westen und ein wenig nördlich, immer hinter Lugdush her.« »Aber was machen wir bei Sonnenaufgang?« sagten einige von den Nordleuten. »Weiterrennen«, sagte Ugluk. »Was dachtet ihr denn, euch ins Gras setzen und warten, ob die Weißfälle mit euch picknicken wollen?« »Aber bei Sonnenlicht können wir nicht rennen. Ihr werdet sehen, ihr könnt es, wenn ich hinter euch her bin. Rennt, oder ihr seht eure heimischen Höhlen nicht wieder. Bei der weißen Hand, was hat das auch für einen Sinn, diese schlecht ausgebildeten Gebirgsmaden auf eine solche Tour zu schicken? Rennt, verflucht nochmal! Rennt, solange es noch Nacht ist!« Dann setzte sich der ganze Trupp mit den raumgreifenden Sprungschritten der Orks in Trab. Sie hielten keine Reihenordnung ein, sondern drängelten, rempelten und fluchten, und trotzdem waren sie sehr schnell. Jeder Hobbit hatte drei Bewacher. Pippin lief weit hinten in der Schlange. Er fragte sich, wie lange er dieses Tempo wohl mithalten könnte. Er hatte seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Einer seiner Bewacher hatte eine Peitsche, aber einstweilen glühte noch der Orkschnaps in ihm. Auch sein Verstand war hellwach. Ab und zu kam ihm unwillkürlich Streichers scharf geschnittenes Gesicht in den Sinn. Er sah den Waldläufer über eine dunkle Fährte gebeugt rennen, rennen, rennen. Aber was konnte selbst Streicher hier sehen, außer der wüst vertrampelten Orkspur? Seine und Marys schwache Fußabdrücke wurden völlig ausgelöscht von den eisenbeschlagenen Orkstiefeln vor, hinter und neben ihnen. Sie waren erst ungefähr eine Meile von der Felswand ausgelaufen, als der Boden in eine weite, flache Senke abfiel, wo der Grund weich und feucht war. Nebel lag darin, blass schimmernd in den letzten Strahlen der Mondsichel. Die dunklen Gestalten der Orks vor ihm wurden undeutlich, und dann verschluckte sie den Nebel. »Hey, aufschließen!« brüllte Ugluk von hinten. Pippin schoss ein Gedanke durch den Kopf, und er führte ihn sofort aus. Er bog plötzlich rechts ab, tauchte unter den zupackenden Fäusten des Bewachers hindurch und landete auf allen Vieren im Gras. »Halt!« brüllte Ugluk. Für einen Augenblick gab es Geschrei und